und herzlich willkommen zurück im Goldene Zeiten Podcast. Ich freue mich so doll, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier im Podcast. Und wow, ich komme gerade aus dem Interview mit Tim Ufer, das du gleich im Anschluss hören wirst, beziehungsweise es ist gar nicht so sehr ein Interview, es ist eher ein lockeres Gespräch zwischen sehr guten Freunden. Und wir haben uns das Thema Schule aus, Schule fertig, was jetzt vorgenommen. Also es geht darum, was man nach der Schule mit seinem Leben anfangen kann, was man vielleicht bedenken sollte, wenn es um das Thema Berufswahl geht und so weiter. Und es war einfach so ein cooles Gespräch und ich glaube mit extrem viel Mehrwert, den man vielleicht nicht so sehr von der Schule mitbekommt oder auch von anderen Institutionen, wenn es um das Thema Berufswahl geht. Und ja, da geben wir dir einfach ein paar Strategien und Tipps mit an die Hand, Gedanken, Ansätze, Inspirationen, die du mal überdenken kannst, wenn du irgendwie das Gefühl hast, ich weiß noch nicht so richtig, was ich mal beruflich mit meinem Leben anfangen will. Vielleicht auch, wenn du dich umorientieren willst, also das nicht nur an junge Menschen gerichtet, sondern auch an alle, die gerade irgendwie mit dem Thema Berufsfindung beschäftigt sind. Das sind ja meistens junge Menschen, egal. genau, und ich möchte auch eigentlich gar nicht so viel vorneweg nehmen, sondern dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören wünschen. Es war ein wundervolles Gespräch. Ich hoffe, ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, dass dir das Gespräch gefallen wird mit Tim. Und ja, let's go. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Alright. Sehr schön. Willst du die Anmoderation machen? Oh Gott, ich bin schlecht, was Anmoderation angeht, aber ja, ich freue mich total, dass wir das jetzt endlich mal geschafft haben. Wir haben das Gefühl, schon seit Monaten vor, mal ein Interview oder ein Gespräch zusammen aufzuzeichnen. Wir quatschen ja ab und zu mal, aber jetzt nicht wirklich podcast-tauglich, wenn man das so sagen kann. genau, und deswegen freue ich mich sehr. Es soll heute um das coole Thema, was haben wir uns überlegt? Schule fertig, was jetzt? So soll der Titel sein. Mal schauen, ob er dann auch so wird. am Ende quatschen wir über was ganz anderes. Hoffe ich mal nicht, aber egal. Darum soll es gehen. Und ich meine, du bist ja schon mit der Schule fertig. Ich bin fast fertig. Bin jetzt seit 2 Tagen in der 12. Klasse. Oh, ich habe gegen mein Mikrofon gehauen. Das ist nicht so gut. Genau, und hast du gerade im Vorgespräch gesagt, dass ganz interessant sein könnte, mal so die verschiedenen Perspektiven zu sehen, weil ich kann irgendwie nur drüber philosophieren, wie das Leben nach der Schule ist und du weißt es aus der Erfahrung heraus. Das Leben nach und Tag X, ja. Genau. Du darfst jetzt erstmal Hallo sagen, Tim. Genau, eine sehr lange Vorrede. Ja, hallo. Ich darf mich auch vorstellen. Wir haben gerade beschlossen, dass wir den Podcast bei unseren beiden Kanälen hochladen. Das heißt, für ganz alle meine Zuhörer, ihr könnt gerne mal bei der Lena vorbeischauen. Goldene Zeiten ist ihr Podcast. Und ja, ich finde das Thema super spannend. Ich habe ja auch letztens, also ich glaube vor einer Woche oder so, habe ich ja schon mal eine Folge auch alleine über das Thema gemacht. Einfach weil das gerade generell auch so ein Thema ist, was mich einfach sehr beschäftigt, was irgendwie auch verständlich ist, weil ich glaube, das ist so ein Ding, was einfach jeden beschäftigt, der mit der Schule fertig ist. Auf jeden Fall. Weil es ja auch so lebensverändernd irgendwie ist, weil irgendwie, also diese Phase nach der Schule ist ja einfach so eine Zeit, wo sich extrem viel verändert und wo man halt Entscheidungen trifft, die letztendlich irgendwie das ganze Leben beeinflussen. Und deswegen, finde ich, kann man über dieses Thema gar nicht genug sprechen und darum jetzt auch nochmal diese gemeinsame Folge mit dir, Lena. Ich freue mich sehr. Ja, cool. Ich habe gerade schon, während du gesprochen hast, überlegt, womit wir am besten starten können. Vielleicht erzählst du einfach mal, was du denn gemacht hast. Also ich weiß das natürlich schon, aber nochmal für alle Zuhörer, die das noch nicht wissen, erzähl doch mal vielleicht auch, wie du dich so in der Abi-Zeit gefühlt hast. Also war das da ein großes Thema? Wie war das vielleicht bei deinen Klassenkameraden? Weil bei mir persönlich ist so in meiner Stufe gibt es schon einige, die jetzt mittlerweile einen Plan haben. Manche sogar einen ganz konkreten Plan, also irgendwie, ich werde Grundschullehrerin und ich ziehe dann mit meinem Freund zusammen und der Stadt studiere ich und das, also gefühlt das ganze Leben ist schon geplant, so die nächsten 5, 10 Jahre. Und andere sind dann so, ja, lass mich in Ruhe mit dem Thema, ich weiß es nicht. Und andere haben so Ideen, sind sich aber noch nicht ganz sicher oder ändern das gefühlt alle 2 Wochen. Da gibt's ja alle Varianten, glaube ich. Ja. Die meisten sind, also zumindest was ich so wahrnehme, wirklich so, ja, ich habe eine Idee, in welche Richtung, aber entweder reicht dafür mein Schnitt nicht für das und das Studium oder, ja, keine Ahnung, ob das wirklich das Richtige ist. Und eigentlich weiß ich nicht, was nach dem Abi kommt, das entscheide ich später. Ja. So, genau, erzähl einfach mal. Also, ich glaube, das Erste, was ich festhalten möchte, ist so, dass dieses, also die manchen haben so alles komplett schon durchgeplant, dann die anderen wissen es so halb und dann wieder andere wissen es gar nicht. Ich glaube, dass nichts davon besser oder schlechter ist. Also ich glaube mittlerweile, dass dass die einfach alles schon durchgeplant haben, werden sowieso auf die Fresse fliegen, weil nichts davon irgendwie so funktioniert am Ende, wie sie es geplant haben. Und die gar keinen Plan haben, gut, das kann dann irgendwann gefährlich werden, wenn sie auch nichts machen. Aber solange sie sich irgendwie trotzdem ausprobieren und verschiedene Sachen irgendwie versuchen, ist das jetzt meiner Meinung nach nicht schlechter, als irgendwie so gefühlt sein Leben schon geplant zu haben. Und ich kenne das natürlich. Also das war bei mir in der Stufe eigentlich genauso. Also es gibt so diese 3 Arten von Menschen dann so gesehen. Und ich würde mich so bei dem Mittleren wahrscheinlich einstufen. Also ich hatte schon sehr viele Ideen, aber ich wusste jetzt noch nicht konkret, wo es hingehen soll. Yeah. Und natürlich nach außen sagt man dann immer so alles Mögliche, weil so, wenn dann das Abi näher kommt, dann fragen einen ja auch alle, und was machst du nach der Schule? Und keine Ahnung, also diverse Leute fragen dich dann plötzlich, was du mit deinem Leben anfangen willst. Und du hast natürlich überhaupt keine Ahnung, weil woher auch? So, und dann überlegst du dir das natürlich und sagst dann halt immer irgendwelche Sachen, die dir jetzt gerade plausibel erscheinen. Also zumindest war es bei mir so, dann habe ich halt überlegt, das könnte mir Spaß machen. Ja, das klingt ganz gut. Und dann habe ich das halt so den Leuten erzählt, wenn sie gefragt haben. Aber die Sachen haben sich dann auch mit der Zeit immer mal wieder geändert, weil ich dann auch gemerkt habe zwischendrin, dass sich das einfach nicht richtig anfühlt. Also so während ich es den Leuten erzähle, merke ich einfach in mir drin, diese Person will ich nicht werden oder also diesen Weg möchte ich gar nicht gehen. Und spannend. Was bei mir so ein großes Thema war, war einfach, dass ich von vornherein eigentlich früher immer dachte, dass ich nach der Schule irgendwas studiere. Also das war so in Stein gemeißelt, das habe ich gar nicht hinterfragt, das war einfach so. Weil irgendwie mein Vater hat studiert, hat einen Doktor gemacht und dann war das irgendwie so klar. Und erst als ich dann irgendwie mit dem Abi fertig war, hat das so angefangen, so ein bisschen zu bröckeln und ich habe so gemerkt, okay, letztendlich kann ich ja doch was anderes machen und wollte dann erstmal nicht so diesen Weg einfach gehen, ohne den hinterzufragen. Und hier bin ich. Ich habe zwar jetzt trotzdem irgendwie studiert, aber halt schon neben der Schule und aktuell, ich habe ja jetzt vor einem Jahr mein Abi gemacht. Aktuell bin ich einfach in einer Phase, wo ich super viel ausprobiere, jetzt auch langsam mehr und mehr die Sachen finde, die ich wirklich auch längere Zeit machen möchte. Aber ich finde das, oder zumindest bei mir ist es auf jeden Fall ein Prozess, der halt ein bisschen dauert. Und ich finde aber, dass es auch vollkommen in Ordnung so ist. Ja, das ist so krass zu hören, dass du vor einem Jahr erst Abi gemacht hast, weil du gefühlt schon so viele Dinge ausprobiert hast und so viel für dich herausgefunden hast, was passt, was nicht so gut passt. Das ist total faszinierend und vielleicht können wir darauf ja mal als erstes so ein bisschen mehr eingehen, so auf dieses Thema, dass viele junge Menschen sich so sehr nach der Schule stressen, weil sie nicht wissen, was sie genau machen wollen mit ihrem Leben, dass sie dann einfach irgendwas anfangen, also direkt noch in dem Jahr, wo sie Abi oder Realschule oder was auch immer gemacht haben, dann direkt noch in dem Jahr eine Ausbildung anfangen oder ein Studium und dann halt irgendwie direkt wieder von der Schule ins nächste System reinrutschen und nie mal diesen Leerlauf haben. Vielleicht magst du dazu noch was erzählen, also gerade auch aus deiner eigenen Erfahrung, weil ich glaube, dir hat das total gut getan, nach deinem Bachelor, nach deinem BWL-Studium nicht nochmal was anzufangen. Also du hattest ja überlegt, ob du nochmal Physik studierst, ist das richtig? Genau. Ja. Genau, aber das hast du ja dann nicht gemacht. Erzähl mal dazu ein bisschen was. Ja, also letztendlich sind das ja gar nicht so krass die Leute selbst, die sich so viel Stress machen, also zumindest in den meisten Fällen nicht, sondern halt die ganzen Leute drumherum. Stimmt, und also zumindest was ich jetzt auch so mitbekommen habe, vor allem auch die letzten Wochen jetzt nochmal von Leuten, die mich eigentlich gar nicht richtig kennen, die aber trotzdem halt irgendwie mich jetzt fragen, und was machst du jetzt so, so, weißt du, so erwartungsvoll, weil alle irgendwie Erwartungen an dich haben. Und zu einem gewissen Grad ist es ja auch verständlich, ich meine, wir haben alle irgendwie Erwartungen und vor allem kann ich es auch verstehen, dass die Eltern irgendwie wollen, dass man irgendwie gleich weitermacht, weil diese Leerlaufzeit, bin ich ganz ehrlich, die ist, glaube ich, für viele Leute auch einfach ein bisschen gefährlich so, weil nicht jeder mit diesem Leerlauf so richtig gut klarkommt. Also, weil das ist halt, plötzlich hast du keine Struktur mehr in deinem Alltag, so niemand sagt dir, du sollst aufstehen, außer vielleicht deiner Mutter. aber du bist so, du hast sozusagen keine Verpflichtungen mehr. Und viele kommen damit, glaube ich, nicht so gut klar. Trotzdem finde ich, oder trotzdem ist so die Sache, die ich eben verkehrt finde, dass dann alle direkt irgendwie in ein Studium oder in eine Ausbildung gezwängt werden. Also was ist zum Beispiel verkehrt daran, einfach mal für ein paar Monate zu reisen oder einfach mal für ein halbes Jahr oder Jahr verschiedene Praktika zu machen oder einfach mal irgendwie für ein Jahr sein eigenes Startup sich da auszuprobieren oder eigene Projekte zu starten. Weil solange man irgendwas macht, was einen ja auch voranbringt und wo man vielleicht Leute kennenlernt oder irgendwie sich weiterbildet, finde ich das eigentlich viel wertvoller, als wenn man einfach direkt lossprintet in irgendeine Richtung, in die man am Ende gar nicht gehen möchte und in die man letztendlich dann nur aus Verzweiflung oder aus Not heraus gegangen ist, weil man sozusagen seinen Eltern keinen besseren Plan vorlegen kann. Ja. Und also das sehe ich so ein bisschen als das Thema. Keine Ahnung, wie du das vielleicht schon wahrgenommen hast bei dir in der Stufe oder so. Ja, also ich glaube, dieses, dass man sich in irgendwas direkt reinflüchtet, wie du es jetzt treffenderweise formuliert hast, führt genau dazu, dass wir so viele Studienabbrecher haben. Also wenn man sich da mal so ein bisschen die Statistiken anschaut, dann sind das ja schon viele, die nach dem ersten, zweiten, dritten Semester dann wieder schmeißen, was an sich überhaupt nicht schlimm ist. Also ich sage immer, wenn man was irgendwie was gemacht hat, auch wenn ich da jetzt noch keine eigenen Erfahrungen gemacht habe, aber ich würde Leute niemals verurteilen dafür, dass sie ihre Ausbildung oder ihr Studium abgebrochen haben. Die Frage ist immer, warum hat man das abgebrochen und hätte man das vielleicht verhindern können im Vorhinein? Also ist es passiert, weil man sich vorher nicht genug Gedanken gemacht hat darüber, was man eigentlich will? Und du hast es vorhin, das habe ich mir auch extra notiert, so schön gesagt, dass mal als dich jemand gefragt hast, okay, was willst du mit deinem Leben machen und so, und du dann die Antwort gegeben hast, aber schon im Kopf hattest, okay, so eine Person will ich eigentlich gar nicht werden. Und wenn man genau diesen Gedanken, auch wenn er nur ganz, ganz klein ist, in seinem Kopf hat, dann sollte man das nicht machen. Mhm. Egal, ob das ein Studium ist, eine Ausbildung, eine Beziehung, die man eingeht oder irgendwas. Einfach, also ich mag das immer, mir vorzustellen, was mir die Entscheidung praktisch für Resultate in 2 Monaten, in 2 Jahren, in 20 Jahren, keine Ahnung, bringt für mein Leben und frage mich dann, okay, möchte ich dieses Leben führen, möchte ich diese Person sein? Und wenn da nur ein bisschen Zweifel dran ist, dann mache ich das nicht. So, ja. Und also das ist vielleicht eine bessere Herangehensweise, als irgendwie auf Eltern zu hören oder auf Lehrer oder auf darauf, was andere dir sagen, was für ein Beruf oder eine Berufung zu dir passen würde. Und genau, jetzt habe ich mich, glaube ich, ein bisschen verheddert in meinen Gedanken. Nee, kannst du mir helfen, sie wieder auseinanderzunehmen? Das ist ja, sehr gut. Also ich habe zwei Punkte, wo ich gerne einhaken würde. Ja. Das eine ist eigentlich nochmal so eine kleine Ergänzung. Also prinzipiell stimme ich dir zu, also irgendwie ein Studium oder so abzubrechen, ist überhaupt nicht schlimm. Ich finde, man muss einfach unterscheiden zwischen zwei Fällen. So, der eine ist irgendwie, man hat irgendwie am Anfang das Gefühl, okay, dieses Studium könnte wirklich was für mich sein und ich habe da richtig Bock drauf. Und ich möchte es jetzt einfach mal ausprobieren, wie das für mich ist. Dann finde ich es auch total in Ordnung, auch zum Beispiel direkt nach der Schule einfach in das Studium reinzugehen, wenn man das möchte ich jetzt mal machen. Ist gar kein Problem. Und dann auch wieder abzubrechen, wenn es nix ist, ist gar nicht schlimm. Was ich nur schlimm finde, sind einfach die Leute, und von denen gibt es einfach viele, also zumindest was ich jetzt so aus meiner Stufe einfach miterlebt habe, die ein Studium anfangen, während sie schon wissen, dass es definitiv nichts für sie ist. Ja. Und du, wenn du mit ihnen redest, hörst du schon raus, dass sie auch wissen, dass es definitiv nichts für sie ist. Und sie machen es aber trotzdem, weil ihre Eltern irgendwie damit dann glücklich sind oder weil sie denken, dass ihre Eltern damit irgendwie glücklich sind. Aber an der Stelle kommt mein zweiter Punkt, nämlich ist mir klar geworden, dass das, was die Eltern sagen und auch was andere Leute sagen, sind alles einfach nur Meinungen. Also das sind alles, das sind keine Wahrheiten oder keine Realitäten, sondern das ist einfach nur eine Meinung. Und das muss einem halt erstmal so bewusst werden, weil als Kind hört man natürlich auf das, was die Eltern sagen. Und das ist ja auch gut so, denke ich mal, in den meisten Fällen. Ich meine, sonst würde Erziehung ja auch nicht so gut funktionieren. Aber man muss sich dann bewusst machen, dass die Eltern zwar immer das Beste für einen wollen, aber dass sie immer nur eine gewisse Meinung irgendwie davon haben. Und zum Beispiel andere Leute, die vielleicht auch mega krasse Sachen in ihrem Leben erreicht haben, haben vielleicht eine andere Meinung. Und deswegen würde ich mich da gar nicht so sehr drauf versteifen, dass die Eltern das immer am besten wissen, sondern ich würde eigentlich wirklich entweder schauen, wer ist da, wo ich richtig gerne hin würde, und vielleicht mal sich deren Meinung irgendwie anschauen oder anhören, und zum anderen einfach mal auf sein eigenes Bauchgefühl zu hören. Einfach mal die Dinge auszuprobieren oder die Dinge zu machen, die man vielleicht schon jahrelang macht, bei denen man super viel Spaß hat und die man vielleicht einfach mal weiter vertiefen möchte oder mal schauen möchte, ob es da auch beruflich in die Richtung gehen könnte. Und ich denke, das ist halt viel sinnvoller, als einfach nur straight up das zu machen, was die Eltern einem sozusagen auftischen. Ja, ganz genau. Ich finde es sehr schön, dass wir langsam so in die Richtung von wirklich Tipps und Strategien kommen, also was jetzt eine Person machen kann, die sich so denkt, okay, ich habe vielleicht ein paar Ideen, ein paar Richtungen, die ich irgendwie cool finde, aber es ist nichts so richtig. Also ich habe jetzt keinen Beruf, den ich oder keinen Studiengang, den ich unbedingt anstreben will und kann, und habe eigentlich keinen Plan, was denn nach der Schule denn ist. Und das hast du ja jetzt gerade schon ein bisschen angesprochen, auf jeden Fall nach den eigenen Stärken schauen, vielleicht auch mal Persönlichkeitstests machen, finde ich ziemlich gut und können einem ziemlich viel, ja, beibringen über einen selbst. Und als ich zum Beispiel den 16 Personalities Test gemacht habe, dachte ich mir so, haben die mich gestalkt oder was war da los? Also die Beschreibung hat einfach so wie Faust aufs Auge gepasst. Das war unglaublich. Und da erfährt man ja auch viel über seine Stärken und Schwächen. Aber vielleicht auch mal Personen fragen, die einen gut kennen. Aber vielleicht nicht unbedingt die Eltern, weil die sagen einem dann vielleicht nur die guten Sachen. Also gute Freunde, aber auch nicht zu gute Freunde. Beziehungsweise einfach Leute, die auch ehrlich sind und nicht sagen, boah, ja, du bist in allem super. Sondern dann wirklich mal so 3, 4, 5 krasse Stärken aufzählen können. Und dass man das dann mal in so ein Gerüst baut und auch vor allem alle Ideen aufschreibt, die man irgendwie so hatte. Also ich weiß noch, ich wollte früher, glaube ich, immer Anwalt werden, also Jura studieren, dann war es irgendwann mal Psychologie, dann war es irgendwann mal Kindergärtner, dann war es irgendwann mal Lehrer, dann, also unglaublich viele Sachen, die ich in meinem Leben oder halt auch Altenpfleger oder was weiß ich. Also ich wollte schon wahnsinnig viele, viele Berufe irgendwie machen, beziehungsweise die hatte ich im Kopf und habe drüber nachgedacht, dass man das einfach mal für sich runterschreibt und vielleicht so ein bisschen Gemeinsamkeiten sucht. Also zum Beispiel in meinem Fall wäre das auf jeden Fall was mit Menschen. Ist es nur so ein Beispiel, oder was mit Technik, oder nicht so viel mit Menschen zu tun haben, eher für sich alleine arbeiten zu können. Hat das was mit Organisation zu tun? Hat das was mit Management zu tun? Einfach so Oberbegriffe zu finden für die Dinge, die man gerne machen würde. Vielleicht hat man auch schon ein ganz bestimmtes Thema im Sinn, also irgendwie was mit Autos machen oder was mit Computern, was mit Sport, keine Ahnung. Einfach so die Oberbegriffe finden. Und dann, wenn man dann immer noch nicht auf was Genaues kommt, sich einfach ausprobieren. Also Praktika sind da tolle Möglichkeiten dafür, oder sich darüber mehr informieren und überlegen, okay, finde ich das Thema jetzt immer noch so faszinierend? Genau, das sind gerade so spontane Ideen, die du ja vielleicht ergänzen kannst. Ja, also finde ich super, was du gesagt hast. Ich denke generell dieses sich selbst so ein bisschen mehr kennenlernen und auch durch so Persönlichkeitstests ist auf jeden Fall immer super hilfreich. By the way, was bist du denn bei 16 Personalities? Weil irgendwie ich habe das Gefühl, du bist so, also ich könnte mir so zwei Typen eigentlich mega gut vorstellen, aber die sind eigentlich ziemlich gegensätzlich. Okay, dann sag, was du denkst. Also auf der einen Seite habe ich dich kennengelernt so, so Kommandeur-mäßig, also du kennst ja die Typen so auf dieser sehr roten Ebene, und auf der anderen Seite aber auch dieses mega Grüne eigentlich, finde ich. Also keine Ahnung, ich könnte mir so eine Mischung daraus vorstellen, aber ich weiß es nicht. Ich bin ein grüner Typ, und zwar der INFJ. Genau, okay, ich weiß gar heißt nicht, wie das weiß ich, glaube ich, gar nicht. Hauptsache, du merkst dir die Zahlen, aber nicht den Namen. Ja, keine Ahnung, die Buchstaben, die sind irgendwie so drinne. Ja. Ich bin mir nicht sicher, Protagonist? Ah, das kann sein, ja. Das ist so, also, das ist der grüne Kommandeur eigentlich. So ungefähr von. Also Protagonist ist auf jeden Fall ein grüner, aber ich weiß nicht, ob das meiner ist. Ich könnte jetzt natürlich kurz nachschauen, aber das würde eventuell zu lange dauern. Egal, auf jeden Fall bin ich ein INFJ, das kann jeder für sich nachschauen. Also falls es jetzt einer von den Zuhörern brennend interessiert und die unbedingt meinen Text da lesen wollen, also da steht ja ganz, ganz viel, einfach auf die Webseite 16 Personalities gehen. Da kann man den Test dann auch selber für sich machen, finde ich total cool. Aber wo wir gerade schon mal beim Thema sind, was bist du für ein Typ? Ich bin Kommandeur. Ich weiß nicht, was für eine Zahl es ist, aber ich habe mir auch Protagonist mal durchgelesen, das ist so ein bisschen so ein roter Protagonist, also nicht so grün, einfach. Aber du hast bestimmt vorne ein E, oder? Also eher extrovertiert. Ja, ich glaube, genau, E-N-F-J oder so. Ja, na gut, dann wäre es ja fast das Gleiche, halt nur mit dem vorne mit wofür steht Buchstaben. Wofür steht denn nochmal N-F-J? Das ist auch mega, mega kompliziert. Ich weiß halt nur von mir, also der erste Buchstabe steht auf jeden Fall für introvertiert oder extrovertiert. Also ob man jetzt seine Energie auflädt, wenn man alleine ist, oder eher in der Gruppe und mit Menschen zusammen. Und das merke ich bei mir extrem. Ich liebe die Interaktion mit Menschen, aber sie ist für mich sehr anstrengend. Und ich brauche dann erstmal wieder Zeit zum Durchatmen und muss mich erstmal wieder setteln und meine Routinen machen, dass es mir wieder gut geht sozusagen, und dann auch viel schlafen, wenn ich irgendwie auf einem Event war oder so. Das ist krass und das trifft auf jeden Fall bei mir zu. Und dann hat das auch noch was, haben die Buchstaben, ich weiß jetzt nicht, welcher Buchstabe genau, hat noch was mit der Wahrnehmung zu tun, also ob man eher so in sich drin ist und ganz viel von sich selbst wahrnimmt und über sich selbst viel im eigenen Kopf ist, so ein bisschen tagträumermäßig. Oder ob man halt viel so ist, dass man ganz viel im Außen wahrnimmt. Also so bin ich zum Beispiel, mir fällt auf, wenn ich irgendwie in einen Raum komme, wo ich zum Beispiel Klassenraum, wenn ich ein paar Stunden vorher in dem Klassenraum war und dann nochmal reinkomme und da irgendwas anders steht, also irgendwie die Blume verrückt wurde oder die Kreide woanders liegt, keine Ahnung. Also ich kriege ganz viel von meiner Umgebung wahr. Krass. Und bin da sehr, sehr sensitiv in der Wahrnehmung, was das angeht. Mhm. Und genauso kenne ich halt auch Menschen, die laufen halt gefühlt dreimal am Tag vor einen Baum, weil sie den Baum nicht mitkriegen. Weil sie den Baum verlieren. Ich fühle mich jetzt mal gar nicht angesprochen. Ich sag nur, ich bin im Urlaub mal zweimal gegen eine Palme gelaufen. Und zwar gegen dieselbe Palme. Und es war sehr schmerzhaft. Ja, genau. Dann bist du wahrscheinlich so ein Typ, der halt ganz viel mit sich selbst beschäftigt ist, also so in sich drin und nicht so sehr die Umgebung wahrnimmt. Genau, also da wären wir dann gegensätzlich sozusagen. Und ja. Dann gibt es, glaube ich, auch noch einen Buchstaben, der hat was mit der Meinungsbildung zu tun oder dem Denken. Der eine ist eher analytisch und der andere vertraut eher auf Intuition, ja, emotional und sowas. Genau. Aber vielleicht können wir dazu ja nochmal eine gesonderte Podcast-Folge Ich denke auch. Das wird sonst zu tief hier. Ja, genau. Ich habe mich nämlich ganz viel damit beschäftigt und habe mir das alles aufgeschrieben, aber ich bin immer nicht so gut darin, das irgendwie so Freestyle-mäßig zu formulieren. Da würde ich mich auf jeden Fall nochmal vorbereiten und dann machen wir mal so eine Podcast-Folge. Fände ich mega cool und ist, glaube ich, auch für die Zuhörer spannend. Aber jetzt schwingen wir den Bogen mal wieder zurück. Das ist eine interessante Formulierung. Wie sagt man das denn? Kannst wir du mir helfen? Schwingen den das Bogen Pendel zurückspannen. Den Bogen zurückspannen, sagt man das? Wir ziehen den Kreis. Nee. Warte. Ist auch egal, Leute, ihr wisst Bescheid. Ich hebe den Faden hiermit mal wieder auf. Den roten Faden in deiner Hand. Was ich nämlich noch sagen wollte, jetzt was glaube ich neben diesem Persönlichkeitstest ganz hilfreich ist, ist eben, wenn man einfach mal in die Vergangenheit schaut und wenn man halt einfach nochmal so zurückguckt, was waren so in den letzten Jahren die Dinge, die ich gerne gemacht habe und die ich vor allem nach der Schule halt freiwillig gemacht habe, weil das ist ja letztendlich so dieses Spannende, wenn man aus der Schule rauskommt. Eigentlich niemand zwingt einen mehr dazu, außer die Eltern vielleicht, dass man irgendwas macht. Und dementsprechend kann man halt den ganzen Tag eigentlich das machen, worauf man wirklich Lust hat. Und ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch ist, aber zumindest ich hatte früher auch immer einfach viele Hobbys und habe viel gemacht da schon. Und ich habe halt jetzt auch in vielen Bereichen so ein bisschen einfach wieder da zu mir zurückgefunden und halt diese Dinge auch wieder angefangen. Vor allem jetzt, was Karate angeht und das Bücherschreiben, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass diese beiden Sachen mir super gefehlt haben in den Jahren davor und dass ich einfach mega Lust darauf habe. Und ich denke, das ist immer ein guter Ansatz, da einfach nochmal zurückzugehen. Und natürlich muss man da auch schauen, also da bin ich auch mittlerweile recht pragmatisch. Ich glaube nicht, dass jeder irgendwie seine Leidenschaft jetzt unbedingt zum Beruf machen kann oder dass das immer sinnvoll ist, weil in manchen Fällen tatsächlich, zum Beispiel wenn ich jetzt auch an Musik oder so denke, kann ich mir schon vorstellen, dass es irgendwie, dass irgendwann man sich die Leidenschaft damit auch kaputt machen kann, wenn man es so den ganzen Tag macht. Allerdings, was ich so als mittlerweile einen sehr guten Ansatz finde, ist so, wenn man sich eine Sache wirklich raussucht, die einem Spaß macht und in der man auch gut ist, die man sozusagen macht oder mit der man halt auch einfach gut auch Geld verdienen kann, die sozusagen irgendwie einen wirtschaftlichen Wert stiftet, mit der man irgendwie so seinen Unterhalt verdienen kann und dann einfach als zweites Standbein irgendwie oder halt nebenbei wirklich auch einem Hobby oder seiner Leidenschaft nachgeht. Weil ich finde, dass es schon wichtig ist, dass man halt wirklich auch das macht, worauf man Lust hat. Aber natürlich kann jetzt nicht jeder irgendwie, keine Ahnung, Musiker werden oder Künstler oder sein eigenes Ding machen. Aber ja, das ist so, was ich noch ergänzen wollte. Kannst du ja vielleicht auch noch was zu sagen? Ja, find ich total schön, was du gesagt hast. Also, dass nicht darum geht, dass sich jetzt irgendwie jeder selbstständig macht mit seiner absoluten Leidenschaft oder so. Sondern, also erstmal muss sich sowieso nicht jeder selbstständig machen. Zu manchen Menschen passt das vielleicht auch gar nicht so gut. Aber einfach, dass man sich, also ja, wie du schon gesagt hast, man schaut in seine Vergangenheit und dann kategorisiert und organisiert man das irgendwie? Also alle Ideen, die man schon mal hatte, in welche berufliche Richtung man gehen könnte, selbst wenn man die dann wieder verworfen hat, einfach nur so von der Idee her, alles einfach mal aufschreiben, alles, was man sich gut vorstellen könnte, alles, was man in der Vergangenheit schon mal als Hobby gemacht hat, wo man sich irgendwie gut beigefühlt hat. Beispielsweise, also viele Schüler geben ja irgendwie Nachhilfe oder so für jüngere Schüler. Und da mal zu überlegen, okay, fand ich das jetzt cool? Könnte ich mir sowas in die Richtung, es muss ja nicht genau das sein, sondern sowas in die Richtung, von der Art her, könnte ich mir sowas vorstellen. Was habe ich noch alles in meiner Freizeit gemacht? Vielleicht ein Instrument gespielt. Und einfach das mal so zu ordnen. Also geht das eher in diese künstlerische Richtung? Geht das eher in Richtung Büro? Geht das eher in Richtung Handwerk? Was auch immer. Und was ich, glaube ich, auch immer ganz, ganz hilfreich finde, sich mal zu fragen, okay, wie stelle ich mir denn eigentlich meinen idealen Berufsalltag vor? Also möchte ich draußen arbeiten, möchte ich drinnen arbeiten, möchte ich in einem Büro arbeiten, möchte ich mit Leuten in Teams arbeiten, möchte ich von zu Hause aus arbeiten. Selbst da gibt es ja Möglichkeiten im Angestelltenverhältnis. Also selbst das bedeutet ja noch nicht mal, dass man sich selbstständig machen muss. Möchte ich, keine Ahnung, mit Leuten zusammenarbeiten, habe ich glaube ich schon gesagt, eher alleine und so weiter. Also das mal sich zu überlegen, okay, wie wären denn eigentlich meine perfekten Rahmenbedingungen? Möchte ich viel auf Reisen gehen, auf Geschäftsreisen gehen? Möchte ich viel erleben? Möchte ich verschiedene Städte sehen? Oder möchte ich eher immer an einem Ort sein? Möchte ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren können? Möchte ich mit dem Zug, mit dem Auto, mit was auch immer dahin fahren? Hoverboard. Mit einer Rakete hin. Mit dem Helikopter. Genau. Am besten mit dem eigenen Helikopter. Natürlich. Ja. Und der soll schwarz sein und da soll das und das draufstehen. Also so mal von der Art, wirklich, dass man sich so konkret einfach mal überlegen und dann fällt einem vielleicht schon automatisch was ein, also einfach ein Beruf, der dazu passen würde. Oder man kreiert sich halt einfach seinen eigenen Beruf. Selbst das funktioniert auch in einem fortschrittlichen Unternehmen, in einem modernen Unternehmen. Auch dafür muss man sich nicht unbedingt selbstständig machen, wenn das nicht irgendwie so das Ding von einem ist. Genau, also mal diese Rahmenbedingungen überlegen. Und was hatte ich vorher gesagt? Ach so, alles aufschreiben, was man mal irgendwie überlegt hat und was man mal als Hobby gemacht hat und in welche Richtung das geht. Genau. Ja, ich glaube, da kann ich fast nichts mehr hinzufügen. Also diesen Punkt haben wir sehr gut abgearbeitet, glaube ich. Also letztendlich, doch, eine Sache fällt mir ein. Also vielleicht kann man das so allgemein einfach sagen, um auch das Thema so ein bisschen abzurunden. Macht euch nicht verrückt. Also am Ende des Tages haben wir super viel Zeit und auch das Leben ist ja ein laufender Prozess. Also es kommt ja nie dazu, dass man irgendwie am Ende ist oder dass das so die Endstation ist. Und deswegen, auch wenn ihr jetzt mal ein paar Jahre euch ausprobiert und irgendwie, sage ich mal, nichts macht, was euch jetzt steil die Karriereleiter hinauf schiebt, ist das völlig in Ordnung. Also ihr könnt auch noch mit Mitte 20 Karriere machen. Die meisten fangen da auch erst an, so, weil sie halt vorher studiert haben. Das ist gar kein Problem und ihr müsst auch keine Karriere machen. Also wenn ihr einfach Bock habt, weiß ich nicht, Kindergärtner zu werden oder Bäcker oder sonst was, dann macht doch das, wenn ihr da Lust drauf habt. Also das ist wirklich, ich glaube, man sollte sich da nicht zu sehr verrückt machen und vor allem sich auch nicht zu viel Druck machen lassen von außen, weil letztendlich ist es euer Leben. So niemand, nicht eure Eltern und auch nicht wir, können euch sagen, wie ihr euer Leben zu führen habt. Das müsst ihr letztendlich selber entscheiden. Und das ist zum einen das Schöne, zum anderen eben auch die Schwierigkeit bei dem Ganzen, weil man halt auch dann sich selbst oder auf sich selbst hören lernen muss. Aber ich glaube, am Ende ist das einfach der beste Weg. Amen. Perfekt, perfekt gesagt. Dem habe ich absolut, glaube ich, doch, ich habe dem absolut nichts mehr hinzuzufügen. Das war perfekt. Danke, Tim. War ein richtig cooles Gespräch und ich hoffe, dass wir vielleicht dem einen oder anderen eine kleine Inspiration mit an die Hand geben konnten, was das Thema Berufsfindung, was nach der Schule tun angeht. Genau. Ja, das hoffe ich auch. Mich hat es auch gefreut. Und so wie es aussieht, hören wir uns ja auch nochmal in einem anderen Interview. Wir haben auf ja noch, jeden Fall. Wir haben ja noch jetzt mindestens mal ein oder zwei Sachen, die wir machen würden. Also der Persönlichkeitstest. Oh Gott, ich kann nicht mehr reden. Über was wollten wir noch reden? Über das Coaching wollten wir noch reden. Ich habe ja bei dir das Coaching gemacht und da wollten wir auch noch eine Folge zu aufnehmen. Also das kriegen wir auf jeden Fall noch hin, die nächsten Wochen, vielleicht schon die nächsten Tage. Ihr könnt euch auf was freuen, Leute. Und ansonsten wäre es das von meiner Seite. Yes, macht's gut. Bis dann, ciao.